Wir müssen sofort operieren. Bereiten Sie das Nötige vor, Schwester. Sind Sie Constable Barnett? Ja, Sir. Wie geht es Ihnen? Er hat eine Kugel im Kopf. Was erwarten Sie? Verzeihung, ich flicke seit gestern Abend betrunkene Fahrer und ihre Opfer zusammen. Im Grunde wäre ein Fachchirurg nötig, aber woher? Um 2 Uhr morgens in der Weihnachtsnacht. Ich werde nicht mal ein volles OP-Team auf die Beine bringen können. Hat er Familie? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich bin erst ein paar Tage hier. Die Überlebenschancen sind gering, das ist Ihnen klar. Wir werden unser Bestes tun. Sich in der Weihnachtsnacht eine Kugel in den Kopf schießen zu lassen. Fröhliches Fest hier für uns auf dem Polizeirevier. Als ich hier ankam am Sonntagabend, kannte ich noch nicht mal seinen Namen. Inspektor Frost. Denton! Denton! Der Polizeiwagen, der mich abholen sollte, stand mit laufendem Motor vor dem Bahnhof. Tür schon geöffnet. Sind Sie Constable Clive Barnett? Ja. Steigen Sie ein, schnell bitte. Danke. Ich bin Constable Jordan. Das ist Constable Sims. Hallo. Wir sollen Sie zu Ihrer Unterkunft bringen, aber wir müssen einen Umweg fahren. Gerade hat eine Frau auf der Station angerufen. Ihr kleines Mädchen ist vom Kindergottesdienst nicht nach Hause gekommen. Tja, das sind so die Dinge, die bei uns anfallen, Barnett. Fette Goldtransportüberfälle und ähnliches wie bei Ihnen in London gibt's hier weniger. Wie lange sind Sie schon beim Verein? 3 Monate. Ganze 3 Monate? Och, und jetzt schickt sie Scotland Yard zu uns nach Denton, damit sie uns beibringen, wie man's macht. Da vorne links. Weiß schon. Umgekehrt ist auch was wert. 3-monatiger Schulungsaustausch. Andere kommen dafür nach London. Ums Haar wären wir mit einem dreckigen Wagen zusammengestoßen, der aus einer Seitenstraße herausgeschossen kam. Der Fahrer, ein schäbig angezogener Kerl, etwa Mitte 40, winkte nur lässig mit der Hand und fuhr weiter. Ein verrückter Hund. Eines Tages bringt er sich noch ins Grab mit seiner Fahrerei. Kennen Sie ihn? Einer Ihrer neuen Vorgesetzten, Herr Kollege. Kriminalinspektor Jack Frost. Das war... Nicht der elegantesten einer, was? Ich bin Inspektor Kall zugeteilt. Na, der hat schon eher die feine Großstadtart. Ja. So, da wären wir. Ein kleines Haus und vor der Tür ein junges Mädchen, das uns aufgeregt hereinließ. Die Schwester des vermissten Kindes, dachte ich. Mrs. Uphill? Ja. Mrs. Uphill? Dieses junge Ding? Aber bei Licht sah ich dann, dass sie doch an die Mitte 20 war und völlig aufgelöst. Haben Sie sie gefunden? Ach, das wäre ein bisschen schnell, Mrs. Uphill. Wir haben ja eben erst Ihren Anruf bekommen. Ja, ja, natürlich. Constable Sims notierte die Beschreibung des Kindes und die sonstigen Angaben. Tochter Tracy, 8 Jahre alt, war zum Kindergottesdienst gegangen, der in einem Saal im alten Pfarrerhaus abgehalten wird. Der Kindergottesdienst dauert bis 16:30, jetzt war es 19:45. Die Kleine war nicht nach Hause gekommen. Wir werden sie schon finden, Mrs. Uphill. Sorgen Sie sich nicht zu sehr. Sowas passiert ja immer mal. Naja, vielleicht ist sie mit einem anderen Kind noch irgendwo hingegangen. Vielleicht. Bleiben Sie zu Hause. Wir rufen Sie an, so wie sich etwas ergibt. Und Sie rufen uns an, falls sie auftaucht oder Sie etwas hören sollten, nicht wahr? Ja, natürlich. Kommen Sie, Barnett. Danke, wir finden schon selbst hinaus, Mrs. Uphill. Na, wie haben wir das gemacht? Was für eine Note bekommen wir? Gut. Gut. Oh, das freut uns aber. Sag mal, hatten wir nicht schon mal was mit dem Kindergottesdienst hier draußen? Meldung, dass ein Mann Kinder auf dem Heimweg in seinen Wagen locken wollte. Stimmt, das war im Frühjahr. Mach sie darauf aufmerksam, wenn du die Beschreibung durchgibst. Und sag auch, dass wir jetzt erst noch unseren Supergast zu seinem Zimmer bringen. Sie sollen sich erst morgen früh melden, nicht wahr, Banner? Wo findet die Besprechung statt, Sergeant? Den Korridor entlang, Sir. 2. Tür links. Polizeistation Denton. Verstanden, ja. Ich sag Sie. So, Sir, nun zu Ihnen. Ich bin Constable Clive Barnett. Ah, der Wunderknabe aus London. Ich soll mich um 8 Uhr bei Inspektor Kall melden. Aha. Und jetzt ist es 5 nach. Inspektor Karl schreibt Pünktlichkeit groß. Wo ist die Zusammenkunft, Sergeant? Den Korridor entlang. 2. Tür links, Sir. Tja, Glück gehabt. Er wird sie noch eine Weile nicht empfangen können. Wir haben einigen Wirbel hier heute Morgen. 8-jähriges Kind seit gestern verschwunden. Gerade wird eine Suchtruppe zusammengestellt. Oh, ist sie noch nicht wieder aufgetaucht? Man hat mich gestern Abend mit dem Charlie-Alpha-Wagen abgeholt und ich war mit bei der Mutter. Aha, ganz schön in. Wie? Aber ein kleiner Tipp, Constable. Auch wenn's in London letzter Schrei ist, wir hier sind für gedämpftere Töne. Wovon sprechen Sie? Ziehen Sie sich was weniger Farbenprächtiges an, ja? Aber mein Anzug ist doch absolut im Rahmen. Im Rahmen, ja, ja. Schon, ja. Es war nur ein gut gemeinter Rat, ne? Achtung, der Chef. Morgen, Sergeant. Guten Morgen, Sir. Schon alles versammelt? Soweit ich weiß, Sir, ja. Gut. Ach, und Sir, das ist Constable Barnett aus London. Barnett, willkommen in Denton. Ich bin Kommissar Mallet. Gut gereist, Unterbringung zufriedenstellend? Ja, besten Dank, Sir. Sie warten wohl auf Inspektor Kall. Wissen Sie was, kommen Sie mit und nehmen Sie an unserer Einsatzbesprechung teil. Vielleicht nicht uninteressant für Sie, ein Kind vermisst. Guten Morgen. Guten Morgen, meine Herren. Bitte Platz zu nehmen. Bitte schön. So, ich benutze gleich die Gelegenheit, unseren jüngsten Kollegen einzuführen. Constable Clive Barnett von Scotland Yard, im Rahmen des neuen Austauschprojektes für 3 Monate zu uns abkommandiert. Sie können sich dorthin setzen, Barnett. Danke, Sir. Wo ist Inspektor Frost? Er scheint uns nicht die Ehre zu geben, Sir. Man hat ihn aber benachrichtigt. Oh ja, Sir, wurde benachrichtigt. Mal wieder typisch, hm? So, darf ich jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich möchte Ihnen zunächst unseren Dank aussprechen, meine Herren, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Wir sind also nicht knapp an freiwilligen Helfern für die Suche, aber wir haben auch nicht viel Zeit. Das Kind wird seit 16 Stunden vermisst, die Nachttemperatur war unter Null, Schnee ist angesagt. Ich habe Inspektor Kall mit der Leitung der Suchaktion betraut. Ich halte also besser schnellstens den Mund und übergebe ihm das Wort. Bitte. Also, das Mädchen heißt Tracy Uphill, ist 8 Jahre alt, trägt dunkelblauen Wintermantel, einen bunten Wollschal und darunter ein rotes Kleid. Alles klar? Gut. Noch irgendwelche Fragen? Ja, Constable Stringer? Sie ist ein hübsches kleines Mädchen, Sir. Und wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal eine Meldung über einen Mann, der angeblich Kinder, die aus dem Kindergottesdienst kamen, belästigt hat und sie in seinen Wagen locken wollte. Mhm. Vielleicht sollte man auch die Herrschaften checken, die uns in dieser Richtung bekannt sind. Ausgezeichnete Idee, Stringer. Es wird Sie daher nicht überraschen, dass sie bereits seit gestern Abend in die Tat umgesetzt wird. Aber gut, dass Sie daran gedacht haben, Constable. Ja, sehr, sehr gut. Noch etwas? Nein? Dann also viel Glück. Inspektor Kall. Ja, Sir. Was machen wir jetzt mit dem jungen Barnett? Tja, Sir, ich kann mich natürlich im Augenblick nicht um ihn kümmern. Aber Sie sind der Einzige, der... Frost vielleicht? Nein, Frost nicht, nein. Ich kann... Frost kann ich nicht. Nur bis das Mädchen wiedergefunden ist. Tut mir leid, Sir, aber ich wüsste wirklich nicht, wie. Ich muss jetzt zu den Leuten. Ich darf mich entschuldigen. Ja, bitte. Barnett. Sir. Wir müssen wegen dieser Sache die Pläne für Sie etwas ändern. Übrigens, Ihr Gepäck ist wohl noch nicht eingetroffen. Mein Gepäck, Sir? Ich meine, Ihr Koffer mit den Anzügen. Oh, so, nein. Nein, Sir, der ist noch unterwegs. Gut. Was Sie da tragen, ist natürlich sehr, sehr nett, aber nicht ganz... Ja, Sir. Ausgezeichnet, ja. Also, wir werden Sie statt Inspektor Kall vorübergehend Inspektor Frost zuteilen. Inspektor Frost? Ja, ein sehr erfahrener Kriminalbeamter. Sehr erfahren, nur im Vertrauen, Barnett, Sie werden etwas Rücksicht nehmen müssen. Nachsicht sozusagen. Hm. Ja, Sir. Ja, wie gesagt, er ist sehr erfahren, aber er hat privat sehr Schweres hinter sich. Hm. Seine Frau, sehr tragisch. Nicht zu operieren, da war absolut nichts zu machen. Ja, tut mir leid, Sir. Hat ihn schwer mitgenommen. Klar, sowas geht ja nicht spurlos an einem Mann vorbei. Also nehmen wir Rücksicht. Ich verstehe, Sir. Gut. Ich werde Sie selbstverständlich so bald wie möglich zu Inspektor Kall abstellen. Ja, dann gehen wir jetzt zu Frost, mal sehen, wo er abgeblieben ist. Hier, Barnett. Hey, hey, man klopft immer noch an und platzt nicht so einfach. Oh, Entschuldigung, Sir. Ja, die Einsatzbesprechung. Jawohl, Frost, die Einsatzbesprechung. Sind Sie so freundlich, einen Augenblick hier draußen zu warten, Barnett? Danke, Sir. Frost, warum sind Sie nicht erschienen? Es tut mir leid, Chef. Ja, ich hatte es vergessen. Vergessen? Hm. Haben Sie keinen Terminkalender? Doch. Irgendwo hier unter dem Zeug muss er vermutlich... Also Frost, Ihr Büro ist ein Schweinestall. Ein absoluter Schweinestall. Akten, Papiere, Zeitung, da und hier. Volle Aschenbecher. Nein. Ach, ja, und was haben wir denn da? Das hätte doch schon vor Wochen weitergehen sollen. Ach, und hier kommt die Akte Braun zum Vorschein. Sie haben gesagt, Sie hätten sie nicht. Ja, die ist eben erst aufgetaucht, Sir. Ich wollte sie Ihnen nachher bringen. Ja. Sie lag unter einem Stoß Vordringlichem hier, ja. Wie kann ein Mensch arbeiten in einem solchen Chaos? Hier wird jetzt endlich mal aufgeräumt, Frost, verstanden? Jawohl. Ich nehme nicht an, dass Sie gerade Ihren Garten umgegraben haben, aber lassen Sie sich wenigstens mal wieder die Hosen bügeln und die Schuhe putzen. Ja, es können nicht alle geschniegelt sein, Sir. Keine Unverschämtheiten, alter Freund. Jetzt hören Sie zu. Ich muss Ihnen den jungen Constable Barnett aus London zuteilen. Nur für ein paar Tage, bis Cull ihn übernehmen kann. Ich bitte also herzlich, halten Sie sich zurück mit Kommentaren, besonders über Vorgesetzte. Und zeigen Sie ihm nicht, wie man sich nicht an die Vorschriften hält. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Vollkommen, Sir. Gut. Kommen Sie herein, Barnett. Ja. Inspektor Frost, Ihr neuer Adlatus Clive Barnett aus London. Ach, du großer Gott. Ja. Sein Gepäck mit seinen Anzügen ist noch unterwegs. Ach so. Ja, so. Dann wünsche ich alles Gute. Ja. Ja, na, dann mal willkommen hier in der Provinz, mein Junge. Setzen Sie sich. Ja, unter dem Aktenstoß, doch finden Sie wahrscheinlich ein Stuhl. Richtig, ja, legen Sie das Zeug alles auf den Boden. Ja. Sagen Sie, wie viel zahlen Sie in London für so einen Anzug? Also, ja, 57 Pfund. Also ich würde empfehlen, tragen Sie nie einen Anzug im Dienst, den Sie sich ungern von einem Betrunkenen vollkotzen lassen. Ich weiß noch, das gute Stück, das ich mir erstanden hatte, damals, als ich anfing bei der Polizei, 2 Pfund 60 Pence im Ausverkauf. Also der hatte seine Taufe gleich am ersten Tag, lauwarmes Weißbier, von oben bis unten. Und die Schönheit war weg. Ah, Inspektor Cull. Herr Lacek. Mein Gott, sieht das wieder aus bei dir? Ja, unser lieber Chef hatte bereits die Güte, mich darauf aufmerksam zu machen. Kennst du meinen neuen Assistenten? Ja, wir haben uns bei der Einsatzbesprechung gesehen. Wo meine Abwesenheit unfreundlich kommentiert wurde, nehme ich an. Jack, wir brauchen dich. Oh. Ich möchte, dass das Haus, in dem die Kleine wohnt, durchsucht wird. Hat die Mutter die Hand im Spiel? Möglich. Aber das halte ich für ausgeschlossen, Sir, wenn ich das sagen darf. Ich war gestern Abend mit dort, mit der Charlie-Alpha-Streife. Wir haben mit der Mutter gesprochen, sie ist nicht der Typ. Oh. Was für ein Typ müsste sie denn sein? Gibt's in London eine neue Theorie, die noch nicht bis zu uns durchgedrungen ist? Also, Jack, bist du so gut und lass mich dann hören. Ja, schön. Also, dann kommen Sie, Barnett. Dann führen wir mal Ihren guten Anzug ein bisschen an die frische Luft. Barnett. Ja, Sir. Inspektor Frost ist kein ausgesprochenes Musterbeispiel eines Polizeibeamten. Nehmen Sie nicht zu viel Notiz von dem, was er sagt und tut. Man toleriert seine Art hier aus gewissen Gründen, aber lassen Sie sich nicht zu sehr beeinflussen. Sobald das Mädchen gefunden ist, sind Sie bei mir. Barnett! Ja, Sir, danke. Ja, Sir, ich komme. Bitte setzen Sie sich. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Tee oder Kaffee? Nachher vielleicht einen Schluck Tee, Mrs. Apple, das wäre reizend. Ja. Aber erst ein paar Fragen. Es ist Ihnen nicht noch irgendwas eingefallen, wohin Ihre Tochter gegangen sein könnte? Aber dann hätte ich doch die Polizei verständigt. Und Sie wissen auch keinen Grund, warum sie etwa hätte weglaufen wollen von zu Hause. Hat es keinen Krach gegeben oder derartiges? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich ja auch schon gestern Abend gesagt. Sie waren doch dabei. Und Sie haben das Haus abgesucht, nehme ich an. Das Haus? Wieso? Versteckt sich vielleicht. Seit 16:30 gestern Abend? Nun ja, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich möchte doch sagen, wir sehen uns rasch noch mal um. Und wenn Sie uns inzwischen eine Tasse Tee machen wollen, dann wären wir Ihnen sehr dankbar. Packen Sie doch mal hier mit an, Barmel. So. Ich habe überall nur Damengarderobe gesehen, Inspektor. Wo ist der Mann? Der Mann? Mein Junge? So. Geschafft. Nein, nein, die ist ja unverheiratet, nicht? Mrs. ist reine Höflichkeit. Genau wie Sir bei Kommissar Mallet. So, das nächste Zimmer. Das ist das Zimmer der Kleinen. Ey, ist aber kalt hier. Die Heizung ist warm. Na ja, trotzdem. So merkwürdig leer. Na, im Geld scheint es ja nicht zu fehlen. Ja. Woher? Na ja. Ihnen kann ich's ja sagen, Sie sind alt genug, nehme ich an. Joan Uphill ist Prostituierte, 10 Pfund die Schäferstunde. Was ist denn? Sie sehen so ganz erschrocken aus. Ja, sowas gibt's wohl nicht in London, wie, oder? Verdammt nochmal. Das ist der Spielzeugschrank. Das sind ja raue Mengen. Da dürfte Mami aber ganz schön Arbeit gekostet haben. Ja, was gibt's noch hier oben? Nur noch das Bad. Naja, dann suchen Sie das mal nach bester London-Schule ab, bis ich den Überfluss hier wieder verstaut habe. Ein relativ kleines Badezimmer. Höchstens im Trockenschrank, der vollgestopft war mit Wäsche, Platz, um ein Kind zu verstecken. Ich nahm alles heraus und klopfte sogar die Rückseite mit den Heizungsröhren ab. Nichts. Na, fertig hier? Ja, Sir. War es schwierig mit der Badewannenverkleidung? Der Badewannenverkleidung? Die Wanne war mit weißen, angeschraubten Plastikplatten verkleidet. Doch ein möglicher Platz. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, ich geb's zu. Mit breitem Grinsen angelte Inspektor Frost einen Schraubenzieher aus den Tiefen seines alten Regenmantels und sah mir auf dem Toilettendeckel sitzend bei der Arbeit zu. Na? Nichts, Sir. Bestimmt nicht. Auch nicht weiter hinten. Nur zu, nur zu. Ein 57-Pfund-Anzug wird dir ein bisschen Dreck vertragen, oder? Nein, nein, nichts, Sir. Naja, ich hab's auch nicht wirklich für möglich gehalten, aber immer besser, man macht's gründlich. Besonders am Anfang der Karriere. So, und jetzt zeigen Sie mal, wie schnell Sie die Dinger wieder anschaffen können. Oh, verdammt. Die kommt drauf. Hier ist der Tee. Aber warum haben Sie das denn abgeschraubt? Denken Sie vielleicht, sie ist hier? Sie glauben, sie ist tot, nicht wahr? Barne, das Tablett. Nehmen Sie es doch. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist alles Blut, Mrs. Abrello. Und ich soll sie wohl umgebracht haben? Meine eigene Tochter? Warum graben Sie denn nicht im Garten auch noch um? Hey, hey, hey. Tja, ob sie die Leiche im Wäscheschrank gesteckt hat? Den habe ich schon durchsucht. Aha. Sie sind aber hart, Sir. Ja, mit mir muss man Nachsicht üben, Barnard. Das hat man Ihnen doch sicher schon gesagt. Und was halten Sie davon? Hm? Das habe ich im Buchumschlag von Pooh der Bär gefunden. Es war eine unretuschierte, oben abgerissene Vergrößerung einer Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ein nacktes Mädchen, aufreizend zurückgelehnt, auf einer drapierten Kiste sitzend, das ihre von Hautöl glänzende, wohlgeformte Blöße gekonnt zur Schau stellte. Ein unangenehmes Bild. Fast Pornografie. Der Kopf des Modells war nicht mehr sichtbar, das Foto war oben abgerissen. Nur auf den Schultern sah man noch die Enden langer, schwarzer Haare. Tja, das ist von einem Amateur entwickelt. Man kann das Fixiersalz noch riechen. Die wässern ihre Abzüge nie genug, diese Gelegenheitskünstler. Ei, was sind das wohl hier? Sehen Sie mal auf dem rechten Oberarm. Ne. Vielleicht deine Mutter mal. Ja, ja. Sieht so aus. Fast wie ein Halbmond, ne? Also ein Knutschfleck kann es nicht sein, ne? Sonst gäbe es ja mehr davon. Barne, gehen Sie schon runter zum Wagen, falls ein Anruf von der Zentrale kommt. Ich komme gleich nach. So. Wir sind fertig, Mrs. Uphill. Nichts gefunden. Soll ich jetzt überrascht sein oder erleichtert? Nur etwas verstehe ich nicht ganz. Was? Sie haben Tracy gestern nicht vom Kindergottesdienst abgeholt. Warum, Mrs. Uphill? Ich habe sie eben nicht abgeholt. Ja, Sie holen sie aber sonst immer ab, sagt der Pfarrer. Warum gestern nicht? Ich habe sie eben nicht abgeholt, das sagte ich doch. Das ist kein besonderer Grund. Ich habe gedacht, es wird ihr schon nichts passieren. Nein. Das nehme ich Ihnen nicht ab, dass es hier keinen besonderen Grund gab. Vor einiger Zeit hat ein Mann versucht, Kinder, die aus dem Kindergottesdienst kamen, in seinen Wagen zu locken. Und das wussten sie so gut wie alle anderen Mütter. Und immer seither haben sie sie abgeholt. Nur gestern nicht. Warum, Mrs. Uphill, warum? Lassen Sie mich in Frieden, Sie sind gemein. Mrs. Uphill, Hysterie nützt uns nichts. Warum haben Sie Tracy nicht abgeholt? Weil ich einen Freier hier hatte. Ach so, na ja. Was einer Ihrer regelmäßigen Kunden? Ja, er kommt jeden Sonntag. Sonst geht er schon immer um 3:30, aber gestern kam er eine Stunde später und ging erst um 4:30. Da war es zu spät. Zu spät? Sie wären in 2 Minuten dort gewesen. Ich war doch nicht angezogen. Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, natürlich. Bis ich angezogen war, war es fast 3:45. Da hätte sie schon zurück sein müssen. Ich habe noch 5 oder 10 Minuten gewartet, dann habe ich mir den Mantel geholt und bin hingegangen, aber alle Kinder waren schon weg. Ach, wäre dieser Kerl bloß pünktlich gewesen. Hat er gesagt, warum er später kam als sonst? Irgendein Zug war ausgefallen, er musste auf den nächsten warten. Und wissen Sie, wie er heißt und woher er kommt? Nein, er sagt, er hieße Bob, aber die sagen ja oft falsche Namen. In welche Richtung ist er denn von hier aus gegangen? Die Straße hinauf. Also Richtung altes Pfarrhaus, wo der Kindergottesdienst stattfindet. Und das müsste genau um die Zeit gewesen sein, als die Kinder herauskamen. Dann brauchten wir eine Beschreibung von dem Mann, Mrs. Uphill. Er ist ungefähr 35 Jahre alt. Er hat einen Bart, hellbraune Haare. Ja, und sonst? Naja, er hat auch eine Blinddarmnarbe. Gut. Hier, dieses Foto. Ist das ein Mädchen, das Sie kennen, Mrs. Uphill? Nein. Das haben wir in Tracys Zimmer, in einem ihrer Bücher versteckt gefunden. In Tracys Zimmer? Wie kann sie daran gekommen sein? Haben Sie noch mehr solcher Bilder im Haus? Nein, bestimmt nicht. Naja, dann hat sie es wohl irgendwo gefunden und Kinder ihres Alters denken sich ja bei solchen Dingen nicht so viel. Tja, dann, Mrs. Uphill. Wir bleiben in Verbindung. Wohin, Sir? Ja, wir essen jetzt rasch irgendwo etwas zu Mittag. Und dann möchte ich, dass Sie sich mal im Bahnhof umhören. Wenn der Mann regelmäßig jeden Sonntag nach Denton kommt, dann kann doch vielleicht einer der Bahnbeamten etwas beitragen, nicht? Frost wartete auf mich vor dem Bahnhof. Als ich zurückkam, saß er tief schlafend auf dem Rücksitz des Wagens. Inspektor? Inspektor? Ja. Ach, Sie, Barnard. Oh, das war ein Fraß. Nein. Und dann noch dieser Sago-Pudding. Das hat mich an den Mann erinnert, der gewettet hatte, einen Spucknapp austrinken zu... Sir. Ja. Ja, haben Sie was in Erfahrung gebracht? Ja, Sie kennen unseren Mann. Er kommt jeden Sonntag mit der Rückfahrkarte aus Leavington. Und sein üblicher Zug ist gestern ausgefallen, das stimmt. Aha. Aus Leavington. Naja. Das ist ein Nest, in dem jeder jeden kennt. Wir werden den Ortspolizisten veranlassen, sich mal auf seinen Bahnhof zu verfügen. Wer weiß, vielleicht kommt sogar Name und Adresse zutage. Hat schon seine Vorteile, in der Provinz zu arbeiten, was? Die gleiche Schulaufgabe auf Ihrem Londoner Waterloo-Bahnhof und Sie wären verloren. Und mit welchem Zug fährt er zurück? Normalerweise mit dem 16.33 Uhr. Aber gestern ist er erst mit dem 18.57 Uhr gefahren. Moment. Von Joan Uphill hat er sich um 16:30 verabschiedet. Zu Fuß zum Bahnhof sind es höchstens 30 Minuten. Das hieße, dass er sich 2,5 Stunden hier herumgetrieben haben muss. Aber ich frage mich, was kann ein Mann am Sonntagnachmittag in Denton tun? Ja. Nichts, absolut nichts. Sogar die öffentlichen Bedürfnisanstalten schließen. Als wir zurückkamen zur Station, kurz nach 4, war Sergeant Wells mit einem der verlumptesten, schmutzigsten Individuen beschäftigt, die mir je vor Augen gekommen waren. Und ich rühre mich nicht von der Stelle, bis ich meinen Fundschein wieder habe. Verdammte Polypen! Stehen dir nur das Geld aus dem Verschluss. Jetzt einfach zieh dich. Oder ich lasse dich vom Bar einlochen. Das ist mein Geld. Das hat mir der Polyp gestohlen. Der dreckige Polyp. Hallo, Sam. Um was handelt es sich denn? Ja. Möchtest du einen Beitrag zu unserer Wohlfahrtssammlung stiften? Hier braucht man nichts zu stiften. Hier holen Sie sich's gleich selbst. Ui, geh weg. Nicht so nah. Wenn ich bitten darf, wo hast du denn geschlafen? In der Mülltonne? Wo mein Geld abgeblieben ist, möchte ich wissen. Sergeant, der Herr möchte wissen, wo sein Geld abgeblieben ist. Also zum letzten Mal, Sam, du bist hier eingeliefert worden mit 6 Pence in der Tasche. Und diese 6 Pence sind dir ordnungsgemäß wieder ausgehändigt worden, als wir dich laufen ließen. Und jetzt mach bitte, dass du fortkommst, ja? Weswegen bist du denn schon wieder aufgegriffen worden? Das Übliche. Hat sich mit Methylalkohol besoffen und auf die Straße schlafen gelegt. So besoffen war ich nicht, dass ich mein Geld nicht mehr hätte zählen können. Und ich habe 1 Pfund und 6 Pence in der Tasche gehabt. Und zurückgekriegt habe ich 6 Pence. Du hattest 6 Pence in der Tasche, Sam, und hier hast du es sogar unterschrieben, bitte. Ich habe nie nichts unterschrieben. Du warst doch so blau, dass du das gar nicht mehr weißt, Mensch. Sag's mir. Ja, schon gut, Sam. Du sagst, du hast einen Pfundschein gehabt. Darf man fragen, woher? Gefunden. Ja. Und wieder verloren. Wie gewonnen, so zerronnen. Gluck, gluck. Der junge Polyp hat ihn geklaut. Okay, Sam. Wenn du Anzeige erstatten willst gegen ein Mitglied der Polizei, das ist eine ernste Sache, du. Also bitte. Ihr Name, mein Herr? Ihre Adresse? Ja, schön viel käme dabei heraus. Ihr würdet doch alle nur das Blaue vom Himmel... Du raus mit dir, aber Dalli, du, ja? Ja, sonst helfe ich dir schon, dabei. Geh schon, aber ich komm wieder. Hast du schon ein Quartier für heute Nacht, Sam? Kümmert euch um euren eigenen Dreck. Mach die Tür zu, es ist kalt! Das ist ach, welchen jungen Polyp hat er eigentlich gemeint? Constable Stringer hat ihn hereingebracht. Aber das kommt ja gar nicht in Frage. Die Suchkolonne ist übrigens zurück, Inspektor. Bis jetzt keine Spur. Oh je, und es wird eiskalt heute Nacht. Ja, außerdem hat London nochmal angerufen wegen der Statistik. Sie müssen sie morgen haben. Ja, okay, dann... Machen wir uns dran. Können Sie es gut mit Zahlen, Barnett? Na, hoffentlich. Kommen Sie. Polizei Denton? Ja, Moment. Inspektor für Sie. Polizei Leavington. Ah ja, danke. Frost? Ach, tatsächlich? Oh, das ist ja großartig. Wie war das? Moment. Ja. Hab's schon notiert. Nein, danke, das werden wir machen. Wir fahren gleich hin. Also, ich gratuliere euch und danke nochmal. Sie haben Mrs. Uphills Sonntagskunden schon ausfindig gemacht. Es ist ein Lehrer. Ausgerechnet. Also los, Barnett, wir statten dem einen Besuch ab. Ja, und die Statistik, Inspektor? Ja, sobald wir zurück sind. Bitte? Mr. Stanley Farnham, Ja? Polizei, dürfen wir hereinkommen? Polizei? Ja, zeigen Sie dem Herrn Ihren Ausweis, Barnard. Hier bitte, Sir. Danke. Und meiner, ja, wenn ich ihn finden würde, er sieht also genauso aus, nur etwas abgenutzt. Ich bin Kriminalinspektor Frost und das ist Constable Barnard. Wir kommen aus Danton. Und worum handelt es sich? Um etwas, was Sie, wie ich annehme, lieber nicht an der offenen Tür besprechen, Mr. Farnham, dürfen wir? Bitte. Verzeihen Sie die Unordnung. Ich bin gerade erst von der Schule zurückgekommen. Sie sind Lehrer, nicht wahr? Biologie? Nein, Englisch. Haben Sie was dagegen, wenn sich mein junger Kollege einmal kurz umsieht in Ihrer Wohnung? Warum denn das? Kennen Sie eine junge Frau namens Joan Uphill in Danton? Joan Uphill? Nein, ich wüsste nicht. Mhm. Vicarage Terrace, 29. 10 Pfund und hinterher eine Tasse Tee. Ich, tut mir leid. Ach, ja, dann muss Mrs. Uphill uns belogen haben, denn sie sagt nämlich, sie kenne sie. Sie konnte uns sogar eine Beschreibung ihrer Blinddarmnarbe geben. Moment, Uphill. Erlauben Sie ihn? Bitte. Nanu, Sie zittern ja. Nein, nein, schon gut, danke. Ja, ich kenne Sie. Ist dir was passiert? Warum sollte ihr was passiert sein, Mr. Farnham? Naja, ich meine, Sie wissen schon, solche Frauen, naja, werden manchmal attackiert, aber sie war ganz in Ordnung, als ich sie gestern verlassen habe. Um wie viel Uhr haben Sie sie verlassen? Um ungefähr 4:30. Ja. Nein, unsere Nachforschungen betreffen die Tochter, Mr. Farnham. Tracy? Ja, warum so überrascht? Das müssten Sie doch wissen. Nicht? Ich meine, im Radio und in den Zeitungen. Ist das nicht die Morgenzeitung hier auf dem Tisch? Doch, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Sie kommt erst, wenn ich schon zur Schule gegangen bin. Da, sehen Sie, Polizei sucht vermisstes Mädchen. Oh Gott, wie schrecklich. Nein, ich wusste nichts davon. Das arme Kind. Und ist sie noch nicht wiedergefunden? Nein. Aber Sie glauben doch nicht, sie sei hier. Wollen Sie deswegen Haussuchung machen? Bitte stellen Sie alles auf den Kopf. Ich habe nichts zu verbergen. Also, dann fangen Sie an, Barnard, und machen Sie es gründlich. Sie haben also um ungefähr 4:30 Mrs. Uphill verlassen? Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, nein, besten Dank, nein, nein. Ich meine, das wäre dann um die Zeit gewesen, um die Tracy aus dem Kindergottesdienst kam. Ja, ich habe sie sogar gesehen. Wo haben Sie sie gesehen? Auf der Straße. Sie ging mit einer Frau. Wer war die Frau? Das weiß ich nicht. Ja, beschreiben Sie sie. Ja, ich habe nicht so genau hingesehen. Mittelgroß, glaube ich. Und sie hatte einen weißen Pelzmantel an. Ach, Alter ungefähr? Ja, das könnte ich nicht sagen. Und Sie haben nicht gesehen, wohin sie ging? Nein, ich habe sie ziemlich schnell überholt. Ich wollte vermeiden, dass Tracy mich sieht. Ich war in Eile. Wieso in Eile, Mr. Farnham? Zu meinem Zug. Wann ging der? Um 17... Ja? Verzeihung, ich glaube, ich bin etwas konfus. Ich habe einen späten Zug genommen, aber ich war in Eile, weil meine Tante mich erwartete. Sie ist 78, lebt im Altenheim in Danton. Ich hatte ihr versprochen, zum Tee zu kommen. So jagt ein Sonntagsvergnügen bei Ihnen das andere, Mr. Farnham, wie? Na, Barnard? Nichts, Sir. Naja, dann mal raus mit Ihrem Notizblock. Mr. Farnham will uns nämlich Namen und Adresse seiner Tante in Danton geben. Aber bitte, Inspektor, gehen Sie nicht zu ihr. Sie ist alt und hat ein schwaches Herz. Keine Sorge, alte Damen mit schwachen Herzen sind meine Spezialität. Na, irgendwo müssen Sie doch sein, diese... Verdammten Vordrucke. Hm. Ja, Sie haben sie auch nicht gesehen, Barnett? Nein. Ach, zum Teufel. Was ist denn das? Das müsste auch längst erledigt sein. Hallo, Bill. Ja, Inspektor, haben Sie schon gehört? Ja, hat man die Kleine gefunden? Nein, aber Inspektor Kall hat einen Unfall gehabt. Wo, wann? Ja, ein Lieferwagen ist ihm in die Seite gefahren, als er aus dem Parkplatz herausfuhr. Er ist im Krankenhaus. Verletzt? zumindest ein paar Rippen gebrochen, wird eine Zeit lang aktionsunfähig sein. Ach, der arme Kerl. Nein, also das hätte ich nicht mal dem Mallet gewünscht. Tja, und der Tracy Uphill-Fall? Jetzt werden Sie sich jemand aus Markham ausleihen müssen, was? Na, dann gehen Sie mal dran, Barney. Inspektor Frostbüro? Ja, Sir. Mr. Mallet möchte Sie sprechen, Sir. So? Na, das kann doch wohl nicht sein. Nein. Na, nicht mal Mallet wird auf die Idee kommen, mich einzuteilen. Er wird doch wohl nicht Inspektor Frost mit diesem Fall betrauen. Oder? Sie scheinen keine sehr hohe Meinung zu haben von unserem Inspektor Frost, Barnett. Oder? Ich erlaube mir keine Meinung, Sergeant. Es würde mich aber interessieren, was Sie denken. Ich kenne ihn erst seit 15 Jahren, Sie schon volle 10 Stunden. Na ja, man braucht nicht länger als 10 Stunden, um dahinter zu kommen, wie er ist. Grob, unordentlich und planlos. Aha. Aber er wird ja auch nur geduldet hier. Nicht wahr? Wer hat Ihnen das gesagt? Inspektor Kall. Naja, das kann auch nur von Inspektor Kall stammen. Und hat er Ihnen auch gesagt, warum Jack Frost hier nur geduldet wird? Nein. Er wird hier geduldet, Barnett, weil er etwas erreicht hat, was nur ganz wenige erreichen. Und wofür Mallet, Kall und Konsorten ich weiß nicht was geben würden. Irgendwo hier hat er sie weggesteckt. Ah, Moment, hier. So. Schauen Sie sich das mal an. Hier, bitte. Eine Medaille? Wohl noch nie was vom King George Cross Orden gehört, oder? Die höchste Auszeichnung, die es für Zivilisten gibt, verliehen an Jack Frost, den planlosen, unordentlichen Grobian. Haben Sie sich nicht so ausgedrückt, oder? Ja, Donnerwetter, das habe ich ja gar nicht geahnt. Leute, Leute, stellt euch das mal. Was haben Sie denn da? Ich habe mir erlaubt, Barnett Ihre Auszeichnung zu zeigen, Sir. Dann stecken Sie sie wieder weg. So, ja, das ist brav. Wofür haben Sie den Orden denn bekommen, Sir? Ach, das ist eine langweilige Geschichte. Oh, langweilig ist übertrieben. Einer unserer Freunde hatte sich eine Pistole verschafft und wollte rauschgiftgeladen den Überfall des Jahrhunderts auf unsere Bank verüben, aber... Ja, aber weil alles schief ging, natürlich hat er eine junge Frau mit 3 kleinen Kindern in eine Ecke getrieben und gedroht, sie zu erschießen. Wir konnten ihm schließlich die Waffe entwinden. Wir? Wir ist gut, der Inspektor im Alleingang und mit 3 Kugeln im Leib als Resultat. Ist doch halb so wild. Na jedenfalls, der Orden hat seine Vorteile. Ich bin ein ausgezeichneter Mann und deswegen vom Chef geduldet. Übrigens, was wollte der von Ihnen? Ja, er kann keinen Ersatz für Karl auftreiben. Jetzt bin ich eingesetzt für den Tracy-Abhilfall. Na, freut mich, Sir. Gratuliere. Aber mit strikten Anweisungen, mich jeglichen Kontakts mit der Presse zu enthalten, mir einen neuen Anzug zu kaufen, alle 5 Minuten Bericht zu erstatten und nichts ohne sein schriftliches Okay zu unternehmen. Ansonsten, freie Hand. Kommen Sie, Barnett. Na, was tut sich, Hennen? Hallo, Inspektor. Sie sind also jetzt Boss? Na, Gottlob, wissen Sie es schon. Ich hatte gefürchtet, ich... müsste der Überbringer der schlechten Nachricht sein. Kennen Sie Clive Barnett, unseren neuen Gehilfen aus Hallo. London? Barnett, das ist Sergeant Arthur Hanlon, Inspektor Kalls rechte Hand. Na, noch keine Spur von dem weißen Pelzmantel, Hanlon? Nein, Ihr Mann Farnham scheint der Einzige zu sein, der ihn gesehen hat. Wenn er ihn gesehen hat. Ach, Barnett. Apropos, erinnern Sie sich als erstes morgen früh, dass wir das Tantchen im Altersheim besuchen? Ja, Sir. Im Übrigen, wir haben jetzt alle in die Zange genommen, die für Sittlichkeitsvergehen in Frage kommen. Etwas ganz Interessantes. Mickey Hoskins ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Hat man schon bei seiner Wirtin nachgefragt? Ja, ne. Ist seit Sonntag nicht mehr gesehen worden. Dann geben Sie an alle Streifen und Patrouillen durch. Sie sollen ihn suchen und hierher bringen. Schon geschehen, Sir. Wer ist Mickey Hoskins? Ein Bursche mit mehr Unzuchtvergehen auf dem Kerbholz als Sie... rote Pünktchen im Anzug haben. Und einer besonderen Vorliebe für kleine Mädchen. Sonst noch was, Arthur? Na, die nie ausbleibenden hysterischen Anrufe. Und die hellsehende Martha Wendel mal wieder. Oh nein. Sie hätte eine wichtige Botschaft für uns bezüglich eines Leichnams. Ach, wie schön. Dann lassen Sie der wichtigen Botschaft nachgehen, wie üblich. Ich weiß nicht, wie es um die Geisterbotschaften in London aussieht, Barnett. Bei uns sind sie nicht allzu zuverlässig. Ja, ich bin in meinem Büro. Arthur, wir müssen noch eine Statistik zu Papier bringen. Holen Sie sich einen Stuhl, Barnard. In 2 Stunden sollten wir es hinter uns haben. Ja. Wo ist denn nun schon wieder mein Bleistift? Das. Oh, ich. Hallo, hallo. Sie haben sich nicht etwa hier aus der Schublade Geld von mir gepumpt, oder? Wie? Nein, Sir. Nein? Na, das ist ja komisch. Ich hatte nämlich hier in meiner Schublade 2 Pfund und etwas Kleingeld liegen. Ach. Das halte ich mir immer für die Kantine parat und ich weiß genau, es war da. Ja, das ist ja reizend, wenn Geld nicht mal mehr auf der Polizei sicher ist. Ja, Frost. Ja, was? Was ist das? Und da kommt er erst jetzt mit der Idee, das zu melden? Das ist ein Esel, ja, ja. Nein, ich kümmere mich selbst. So, lassen Sie unsere Zahlen, Barnard. Wir machen einen Besuch. Ja, Sir. Der Direktor von Tracys Schule hat angerufen. Er wisse nicht, ob es wichtig sei, aber die beste Freundin von Tracy Uphill, Audrey Harding, 12 Jahre alt, sei heute nicht zum Unterricht erschienen. 15 Minuten brauchten wir bis zur Wohnung Harding. Und da es sich um ein Schulmädchen handelte, nahmen wir noch eine Polizistin mit. Jetzt kommt jemand, Sir. Na, es wird auch Zeit, ich erfriere. Eine junge Sexbombe in Engstjeans und noch engerem T-Shirt über Nähte sprengendem Busen öffnete die Tür. Oh, dann Entschuldigung, Miss. Wir kommen von der Polizei. Wer ist es denn? Die Weihnachtssänger? Nein, Mama. Polizei. Polizei? Was wollen Sie? Was ist? Mrs. Harding? Ja? Haben Sie eine kleine Tochter namens Audrey? Ich bin Audrey. Sie sind... Ja, wie alt sind Sie denn? 12, bald 13. Sie ist weit für Ihr Alter. Ja, ja, erstaunlich. Ja. Könnten wir vielleicht kurz hereinkommen? Mrs. Harding führte uns ins Wohnzimmer, wo ein fröhliches Feuer im Kamin brannte und der Kaminsims voller glitzernder Weihnachtskarten stand. Frost ließ der Polizistin das Wort. Du warst heute nicht in der Schule, Audrey. Sie hat eine schwere Erkältung. Oh, mit Kampferöl einreiben ist immer das Beste. Aber die Polizei wird doch nicht mit 3 Mann hoch angerückt kommen, nur weil ich sie heute zu Hause behalten habe. Nein, wir kommen wegen Tracy Uphill. Sie ist doch eine Freundin von dir. Naja, ich kenne sie. Ihre Mutter ist eine Nutte. Kann sein, Audrey, aber das sagt man nicht. Schon gar nicht vor Fremden. Du gehst nicht zum Kindergottesdienst, Audrey. Sie hat Ballettstunden, sie hat genug zu tun. Religion ist schön und gut, aber Sonntag ist Sonntag. Tracy wird seit dem Kindergottesdienst, das ist seit 16:30 gestern Nachmittag, vermisst. Mrs. Harding, wussten Sie das nicht? Ach, ist die das, von der im Radio dauernd die Rede ist? Ja. Ich habe gar nicht an die Tracy gedacht. Seid ihr oft zusammen, Audrey? Ach nein, ich habe sie seit Wochen schon nicht mehr gesehen. Außer in der Schule. Wirklich nicht? Meine Tochter lügt nicht. Kannst du dir vorstellen, wo sie gestern Nachmittag hingegangen sein könnte? Nein. Aber man hat gesehen, dass sie mit einer Frau, die einen weißen Pelzmantel trug, statt auswärts gegangen ist. Weißt du, wer die Frau gewesen sein könnte? Keine Ahnung. Sie spielen Bingo, Mrs. Harding. 2-mal die Woche. Im früheren Kino vorn um die Ecke. Wie kommen Sie drauf? Ach, weil man hört, da spiele immer eine sehr attraktive Frau. Und zufällig habe ich Ihre Clubkarte dort liegen sehen. Der echte Polizist weiß alles, sieht alles. Ich habe schon ein paar Mal richtig Glück gehabt. Na, sehen Sie. Ich habe es mir doch gleich gedacht. Da ist jemand, der Glück hat, habe ich mir gedacht. Tja, dann gibt's bestimmt hier bei Ihnen auch einen großartigen Tee. Möchten Sie eine Tasse? Ach, also wenn es keine Umstände macht. Oh, ich setze schnell Wasser auf. Aber es hat keine Eile, also bitte. Oh, du ungeratenes Kind. Meinen Sie mich? Ja. Weiß deine Mutter eigentlich, dass du dir ihren Pelzmantel ausgeliehen hast? Welchen Pelzmantel? Den weißen, der hinter der Tür hängt. Woher wissen Sie das? Sie bringt mich um, wenn sie es erfährt. Sie hat ihn von ihrem Bingo-Geld gekauft. Du hast ihn gestern angehabt, nicht wahr, als du Tracy nach dem Kindergottesdienst getroffen hast? Ich wollte mich doch nur zeigen. Ich wollte nicht, dass sie mitgeht. Du wolltest es nicht, aber sie ist mitgegangen. Ich habe ihr gesagt, hau ab, wenn mein Freund kommt. Dein Freund? Ja, wir wollten uns an der Minowlehen treffen. Am Gatter zu dem großen Feld. Ja, und ihr habt euch getroffen und dann ging Tracy heim? Sie hat getan, als ob. Aber sie ist uns nachgeschlichen. Hat wohl gehofft, sie kriegt was zu sehen. Wir sind schließlich bis zum Waldsee gegangen. Warum? Weil wir sie loswerden wollten. Aber sie ist uns immer weiter nachgelaufen. Zum Schluss haben wir uns hinter dem großen Baum am See versteckt. Und sie ist an uns vorbeigelaufen. Dann sind wir nach der anderen Seite wieder zur Straße zurück. Und da habt ihr ein 8-jähriges kleines Mädchen allein im dunklen Wald gelassen? Das ist aber nicht schön. Wir haben sie nicht eingeladen mitzugehen. Und außerdem kennt sie den Weg. Jedenfalls habt ihr sie dort allein gelassen. Und wohin seid ihr dann gegangen? Zu meinem Freund. Seine Eltern waren weg. Was habt ihr dort getan? Na, dreimal dürfen Sie raten. Naja, lieber nicht. Aha, das goldene Labsal. So, wer will Zucker? Wer Milch? Oh, vielen Dank. Also schlürften wir süßen, heißen Tee und unterhielten uns. Und unversehens war es wie eine Familienparty. Und Frost flirtete schandbar mit der Dame des Hauses und brachte sie dazu, uns den weißen Pelzmantel vorzuführen. Und ich musste immer wieder zu Häsel schauen, der jungen Polizistin, die ihre Jacke ausgezogen hatte und lauthals lachte über Frosts Possen. Sie war entzückend. Aber Frost rammte mir seinen Ellbogen in die Seite. Ey, das Mädchen. Schauen Sie mal auf den rechten Arm. Sie hatte den kurzen Ärmel ihres T-Shirts hochgeschoben, die kleine 12-Jährige, und strich sich spielerisch über den nackten Arm. Und da war es. Das halbmondförmige Mal, das Muttermal auf dem Arm des kopflosen, nackten Mädchens auf der Schwarz-Weiß-Fotografie aus Tracys Zimmer. Sobald wir wieder im Wagen saßen, gab Frost über Funk Anweisung, das Gebiet um den Waldsee, das Audrey Harding beschrieben hatte, zu durchsuchen. Zu wenig Leute standen zur Verfügung, aber es musste geschehen, bevor der Schnee, der am Himmel stand, einsetzte. Die Polizistin wollte am Market Square aussteigen. Haben Sie Abrufdienst, Hazel? Ja, Sir. Gut, dann gehe ich von hier aus zu Fuß und Barnard bringt Sie rasch mit dem Wagen nach Hause. Okay, Barnard? Ja, Sir. Ja, natürlich. Aber dass mir keine Klagen kommen. Der Inspektor ist der netteste von allen. Ja? Wo wohnen Sie? In der Martinsroth. Nur 5 Minuten von hier. Ach, da kommen wir ja bei mir vorbei. Wie wär's mit einer kurzen Tasse Kaffee? Ja, der Kaffee ist gleich fertig. Wunderbar. Ja, es nur leider keine Sitzgelegenheit. Außer dem Bett. Sehr bequem. Puh, aber ist das heiß hier. Darf ich mir die Jacke ausziehen? Ja, ja? Klar, aber ich bitte Sie. Ja, und jetzt finde ich es kalt. Setzen Sie sich zu mir. Wärmen Sie mich ein bisschen. Warte, wir müssen noch mal los. Ja, Sir? Ja, die haben einen Schal gefunden in der Gegend des Sees und es könnte der von Tracy sein. Hallo, Hazel, sie hatte ich gar nicht gesehen. Hallo. Ah, das tut mir aber leid zu stören, Barnett, aber wir müssen noch mal los. Hier haben wir den Schal gefunden, Sir. In dem Busch hat er sich verfangen. Aha. Also ganz nah beim See. Ja, und ich würde sagen, da werden wir sie auch finden. Zu guter Letzt im See. Naja, dann wird jedenfalls nichts übrig bleiben, als morgen früh gleich eine Schleppnetzaktion zu starten. Aber erst vergewissern wir uns noch bei der Mutter, ob es wirklich der Schal von Tracy ist. Soll hier noch weiter abgegangen werden, Inspektor? Ja, sagen wir noch 2 Stunden. Es tut mir leid, Constable. Ich weiß, die Männer werden mich verfluchen, aber es muss sein. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass sie hier irgendwo ist und noch lebt. Ein teurer Wagen fuhr an uns vorbei, als wir zu Mrs. Uphill einbogen, und frischer, teurer Zigarrenduft im Haus ließ auf einen kürzlich noch anwesenden Besucher schließen. Frost murmelte etwas von Geschäftsstunden wie üblich und zeigte Mrs. Uphill den Schal. Erst dachte ich, sie kippt uns um. Ja, das ist Tracys Schal. Und zurück zur Station und durch die Pforte und weitere Anweisungen für die Schleppnetzaktion morgen früh. Und schließlich Frosts Büro. Haben Sie die Unterlagen für die Statistik parat, Barnett? Ich sollte sie lassen, hatten Sie gesagt, Sir. Ja, stimmt. Naja, wird also nichts aus früh zu Bett, aber in einer halben Stunde haben wir es. In haarsträubend abgekürztem Verfahren und wieder alle Regeln der Rechenkunst hatten wir es in nicht ganz 2 Stunden geschafft. Wie viel Uhr, Barnett? 0:30 Uhr. Gut, dann nur noch eins und dann können wir uns aufs Ohr legen. Im Hinausgehen rief er dem Sergeant vom Dienst zu: Ich fahre nur rasch noch mal mit unserem Neuen zum Nordwald. Unserem Neuen. Mir kam es vor, als trottete ich schon seit 20 Jahren hinter ihm her. Seit 20 langen Jahren. Nichts mehr aufgetaucht? Nein, Sir. Also dann, Schluss, packt ein! Ja, nicht, dass ihr euch alle doppelseitige Lungenentzündung holt. Beerdigung an Weihnachten kann ich nicht ausstehen. Verdammt. Jetzt auch das noch. Ja, es fing an zu schneien. In dicken Flocken, die der Wind uns ins Gesicht trieb. Genau, was wir brauchen. Für unsere Wasserspiele morgen früh. Rodney David Wingfield, 3 Tage Frost, 1. Teil. Aus dem Englischen von Clemens Badenberg. Mit Hans-Helmut Dieko als Inspektor Jack Frost, Peter Fricke als Constable Clive Barnard und Ulf Wagner, Gerhard Lippert, Rosemarie Seehofer, Hans-Dieter Schwarze, Hans Quest, Rolf Illich, Karl Renard, Gustl Datz, Otto Bolesch, Reinhard Lemnitz, Ingrid Kapelle, Nina Sachtleben, Margot Franken, Helmut Brasch und anderen. Regie Otto Kurt. Produktion Bayerischer Rundfunk 1978.